Doch hab ich Zeit, bin ich auch mal unerhört faul. Doch wen stört das, wer verzieht da das Maul? Thank you.